Zweitens, das Abwehrsystem. Abwehren heißt nicht hereinlassen. Der Gegenpol der Abwehr ist die Liebe. Man kann Liebe aus den verschiedensten Blickwinkeln auf den verschiedensten Ebenen definieren, doch lässt sich jede Form der Liebe immer wieder reduzieren auf den Akt des Hereinlassens. In der Liebe öffnet der Mensch seine Grenze und lässt etwas herein, was bisher außerhalb dieser Grenze war. Wir nennen diese Grenze meist Ich, Ego, und erleben alles, was außerhalb der eigenen Identifikation liegt, als Du, nicht Ich. In der Liebe öffnet sich diese Grenze, um ein Du hereinzulassen, damit es in der Vereinigung auch zum Ich wird. Überall, wo wir Grenzen setzen, lieben wir nicht. Überall, wo wir hereinlassen, lieben wir. Seit Freud benutzen wir das Wort Abwehrmechanismen für jene Spiele des Bewusstseins, die das Eindringen von bedrohlich wirkenden Inhalten aus unserem Unterbewusstsein verhindern sollen. An dieser Stelle ist es wieder wichtig, dass wir die Gleichung Mikrokosmos gleich Makrokosmos nicht aus dem Auge verlieren, denn jede Ablehnung und Abwehr irgendeiner Manifestation aus der Umwelt ist immer äußerer Ausdruck einer innerpsychischen Abwehr. Jede Abwehr festigt unser Ego, denn sie betont die Grenze. Deshalb empfindet der Mensch das Nein-Sagen immer als wesentlich angenehmer als das Ja-Sagen. Jedes Nein, jeder Widerstand lässt uns unsere Grenze, unser Ich spüren, während diese Grenze bei jedem Einverstandensein diffus verschwimmt. Wir spüren uns dabei nicht. Es ist schwer, im geschriebenen Wort aufzuzeigen, was Abwehrmechanismen sind, denn was immer man beschreiben mag, man erkennt sie bestenfalls bei anderen Menschen. Abwehrmechanismen sind die Summe dessen, was uns daran hindert, vollkommen zu sein. Der Weg zur Erleuchtung ist theoretisch einfach zu formulieren. Alles, was ist, ist gut. Sei einverstanden mit allem, was ist, und du wirst eins mit allem, was ist. Das ist der Weg der Liebe. Jedes Ja, aber, das jetzt auftaucht, ist Abwehr und hindert uns an der Einswerdung. Jetzt beginnen die bunten und mannigfaltigen Spiele des Egos, das nicht davor zurückschreckt, die frömmsten, gescheitesten und edelsten Theorien in den Dienst seiner Abgrenzung zu stellen. So spielen wir weiter das Spiel der Welt. Scharfsinnige Geister mögen einwenden, dass, wenn alles, was ist, gut ist, doch auch die Abwehr gut sein müsste. Richtig, sie ist es auch. Denn sie verhilft uns, in einer polaren Welt so viel Reibung zu verspüren, dass wir durch Erkenntnis weiterkommen. Aber sie ist letztlich nur ein Hilfsmittel, das durch seinen Gebrauch sich selbst überflüssig machen muss. Im selben Sinne hat auch Krankheit ihre Berechtigung. Und dennoch wollen wir sie einmal in Heilung transmutieren. So wie die psychische Abwehr sich gegen innere Bewusstseinsinhalte wendet, die als gefährlich eingestuft und deshalb am Aufsteigen ins Oberbewusste gehindert werden, so wendet sich die körperliche Abwehr gegen äußere Feinde, Erreger oder Gifte genannt. Nun sind wir gewohnt, mit unseren selbst gebastelten Wertsystemen so frech herumzuhantieren, dass wir meistens selbst daran glauben, diese Maßstäbe seien absolut. Doch gibt es keinen Feind außer dem, den wir dazu erklärt haben. Eindrucksvoll kann man das lustige Spiel mit unterschiedlicher Feindidentifikation bei den verschiedenen Ernährungsaposteln studieren. Hier gibt es fast nichts, was nicht das eine System für unglaublich schädlich erklärt, während ein anderes System es umgekehrt als sehr gesund empfiehlt. Wir empfehlen besonders folgende Diät: Alle Ernährungsbücher gründlich lesen und dann essen, was Spaß macht. Bei einigen Menschen fällt die Originalität jener subjektiven Feindbilder so auf, dass wir bereit sind, sie für krank zu erklären. Wir meinen den Allergiker.